Viertes Kapitel: Rechtsbruch in Athen. Um meine Ausweisung aus Athen, wie der Staatsanwalt sie nennt, vollständig verstehen zu können, muss man wissen, wie unsere Beziehungen zur griechischen Republik waren. Die historischen, philosophischen und politischen Dimensionen zu erläutern, ist Voraussetzung für eine angemessene juristische Einschätzung des Vorgangs. Das Recht ist keine Realität für sich, es reflektiert das historische, politische und ethische Niveau eines Staates bzw. einer Gesellschaft. Der Begriff Ausweisung impliziert Feindschaft. Daher müsste bewiesen werden, dass ich der griechischen Republik tatsächlich feindlich gegenüberstehe. Da außerdem die Konsequenz dieser Ausweisung schlimmer als die einer Hinrichtung sind, müsste erklärt werden, auf welche juristischen Kriterien sich eine derart harte Strafe stützt. Immerhin führte sie dazu, dass Hunderte sich selbst verbrannten, getötet oder verhaftet wurden. Eine gerechte Rechtsprechung kann diese Tatsache unmöglich ignorieren. Dass der abstrakte Vorwurf der Schädigung des Friedens zwischen Freunden und Verbündeten bar jeder Grundlage ist, lässt sich leicht beweisen. Ich will damit sagen, dass der Vorfall im Grunde mit dem, was der Staatsanwalt darzustellen versucht, nicht das Geringste zu tun hat. Es ist daher irrelevant, dass er diesen Anklagepunkt formell im Einzelnen belegt. Wichtig ist die Essenz, und die ist anderer Natur. Ich möchte das Beispiel Italien anführen. Für Italien kam meine Einreise unvorbereiteter als für Athen. Ich hatte im Vergleich zu Griechenland weniger Beziehungen geknüpft, aber der italienische Ministerpräsident Massimo D'Alema hatte weder die Befugnisse noch den Mut, mich auszuweisen. Daher war die juristische Antwort des Staates auf meine Einreise lediglich eine 10-tägige Festnahme an einem Ort, der Krankenhausstatus hatte. Der griechische Staat, der an dieselben europäischen und nationalen Rechtsformen gebunden ist, hatte vergleichsweise nicht mehr Befugnisse. Maximal hätte man mich wegen unerlaubter Einreise festnehmen können. In diesem Fall wäre auch die angeblich so große Furcht vor der Türkei gegenstandslos gewesen. Dabei wurde ich nicht nur nicht festgenommen, sondern ich bekam das Ehrenwort der griechischen Republik und wechselte in eine sichere Umgebung. Viele Beweise und Zeugen können das bestätigen. Entgegen diesen Tatsachen versuchte der Staatsanwalt jedoch, ein schweres Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu vertuschen. Wenn ein Rechtsstaat die Gesamtheit der Grundregeln verkörpert, die auch für den Staat verbindlich sind, gilt dies auch für diejenigen, die in seinem Namen handeln. Die Auffassung, für die Interessen unseres erhabenen Staats sind wir verpflichtet, alles zu tun, hat nicht einmal in minimalen Stammestraditionen und im Stammesrecht etwas zu suchen, schon gar nicht in einem Rechtsstaat. In der gesamten Geschichte der Menschheit ist es Regel, einen bedrohten Gast, der sich in ein Zelt und erst recht in einen Staat flüchtet, nicht nur nicht auszuweisen, sondern sein Leben zu schützen. Die griechische Republik ist Mitglied der NATO und der EU und pflegt enge Beziehungen zu den USA. Insofern ist es objektiv nicht richtig, dass sie durch mich Schwierigkeiten bekommen könnte. Man hätte meine Anwesenheit monatelang verbergen und mir in einer angemessenen Zeit behilflich sein können, in meinem Land oder ein drittes auszureisen. Man hätte mich auch festnehmen können. Die Ausweisung unter Drohung ist jedoch nur Taktik mit dem Zweck, die wahren Absichten zu verschleiern und unvereinbar mit Recht, Politik und Moral. Im Interesse der freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Völkern, die unbedingt gewahrt werden müssen, bedarf es einer gründlichen Analyse der objektiven und subjektiven Faktoren des Geschehens. Dabei geht es nicht darum, mich zu verteidigen und Würdeträger des griechischen Staats in Bedrängnis zu bringen, sondern das Wichtigste ist, dafür Sorge zu tragen, dass sich die Freundschaft zwischen unseren Völkern positiv weiterentwickelt. A. Die Aufgabe des Richters. Bei meiner ersten Einreise nach Athen ging ich davon aus, dass ich ein Land betrete, in dem Menschenrechte und Demokratie etabliert und in dem wir auf staatlicher und persönlicher Ebene freundschaftliche Beziehungen pflegen. Wie man es auch betrachtet, das Verhalten mir gegenüber hat eine historische Komponente und diese müssen wir richtig erfassen. Durch einige historische Beispiele wird die Parallele klarer. Die Geschichte des heiligen Paulus, der aus Damaskus auszog und lange Zeit in hellenischen Städten wirkte, nach Rom kam, aber dort ermordet wurde, sind für die Geschichte Europas überaus bedeutsam. Der Tod des Sokrates ist tragischer als der von Paulus und mehr mit Athen verknüpft. Noch interessanter für meine Fragestellung ist der Betrug Athens, der Schutzgöttin Athens, am trojanischen Helden Hektor, dem sie in Gestalt seines Bruders Deiphobos erscheint und ihn in den Kampf treibt, in dem er dann sterben muss. Ich habe keineswegs die Absicht, Athens Bedeutung als wichtige Stadt in der Zivilisationsgeschichte kleinzureden, aber es ist bemerkenswert, welche historischen Assoziationen mein Schicksal hervorruft. Wären die Freundschaftsrufe Athenes bzw. Athens nicht gewesen, hätten wir Kurden diese Tragödie mit unserem Volk und unseren Freunden, ja sogar mit unseren Gegnern nicht erleben müssen. Meine Einreise nach Athen und ihre Folgen nur isoliert und technizistisch zu behandeln, wäre ein unverzeihlicher Fehler. Es wäre eine Respektlosigkeit gegenüber der Weisheit, Menschenwürde und Demokratie, die seit Sokrates, ja seit Solon und Perikles bestehen. Wenn wir von einem Ruhm Athens sprechen können, dann doch gerade aufgrund dieser Weise. Warum tat die Athener Oligarchie im Stile einer Verschwörung etwas, was die staatlichen Stellen in Damaskus, Moskau und Rom nicht taten? Hauptaufgabe des Richters ist es, die richtige Antwort auf diese Frage zu finden. Sonst gibt es keinen Unterschied zum Diktum: Sokrates setzte der Athener Jugend neue Götter in den Kopf, deshalb muss er sterben. B. Etappen des Verrats. Meine Reise nach Athen war Folge der Kontaktaufnahme unserer Vertreterin Eiferkaia mit dem Abgeordneten und ehemaligen PASOK-Minister Kostas Badouvas. Ich hatte zigmal gefragt, ob für die Reise alles vorbereitet sei. Als die Antwort jedes Mal positiv ausfiel, sah ich kein Hindernis für die Entscheidung. Badouvas Partei war in der Regierung, er selbst Abgeordneter und ehemaliger Minister. Ich befand mich im Glauben, dass er mit Sicherheit eine Erlaubnis eingeholt hatte. Nach meiner Landung auf dem Flughafen tauchten vor mir Savas Kalenteridis und der Chef des Geheimdienstes Stavrakakis auf. In großer Hektik und unter Drohungen machten sie mir klar, dass ich noch am selben Tag bis 5 Uhr wieder abreisen müsste, andernfalls bekäme ich Schwierigkeiten. Das traf mich völlig unvorbereitet. Badouvas erschien nicht. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass dringend aufgeklärt werden muss, inwieweit das seine Falle war. Wenn es diese Einladung nicht gegeben hätte, wäre nichts von dem passiert, was später eintrat. Als ich die Möglichkeit nicht mehr hatte, in Damaskus zu bleiben, hätte ich in die bergige Region meines Landes gehen können, auch wenn das dem Mittleren Osten Schwierigkeiten eingebracht hätte. Für meine zweite Einreise war die Hilfe von Antonis Naxakis entscheidend. Meiner Meinung nach hat er mir einen aufopferungsvollen Freundschaftsdienst erwiesen. In Anbetracht dessen, was weiter geschah, müssen wir fragen, wie konnte er eine freundschaftliche Beziehung derart verraten? Auf diese Frage suche ich noch immer eine Antwort. Als ich unter die Aufsicht des griechischen Geheimdienst weitergeleitet wurde, sollte ich mich angeblich zu einer Unterredung mit dem griechischen Außenminister Pangalos begeben. Dass Pangalos am Verrat beteiligt war, erkannte ich an einem später von ihm geäußerten Satz: Wer durchs Fenster hereinkommt, wird durch den Schornstein rausgeschmissen. Als ich quasi zum Abschuss freigegeben wurde, fiel der bemerkenswerte Satz: Apo ist jetzt schon ein Engelchen an der Seite des Messias. Auch das Verhalten von Stavrakakis war feindselig und verräterisch. Er vollstreckte direkt die Beschlüsse der USA. Es ist mir unmöglich festzustellen, inwieweit er auf eigene Faust oder mit Befugnissen der Regierung operierte. Ministerpräsident Tsimitis muss genau erklären, welche Einflüsse zu seiner Entscheidung führten, mich auszuweisen und nach Kenia zu verfrachten. Es ist besonders notwendig, dass er als der Entscheidungsträger mit der höchsten Vollmacht detailliert aussagt. Das Verhalten des italienischen Ministerpräsidenten Massimo de Alema bei meiner Einreise nach Rom war vorbildlich. Obwohl er sich unsere Position nicht zu eigen machte, blieb er bis zum Schluss seiner Entscheidung treu, keine Schwierigkeiten zu bereiten und mich nicht hinterrücks auszuboten. Alles müsse auf Freiwilligkeit beruhen. Ich blieb dort 3 Monate. Ein Asylverfahren wurde eingeleitet. Später wurde mir das Recht auf politisches Asyl zuerkannt. Als ich am 15. Januar 1999 Rom verließ, bestand er darauf, dass ich einen Brief hinterließe. Dies tat er, weil er genau wusste, dass andernfalls meine Ausreise aus Italien ungesetzlich wäre. In der griechischen Republik wurde dieses Verfahren nicht angewandt. Nach der Einreise nach Athen hätte ich objektiv den Anspruch auf ein Asylverfahren gehabt. Dies ist ein unveräußerliches Recht. Lediglich ein Gericht hätte über den Ausgang befinden können. Wenn ein Tatbestand vorgelegen hätte, der ein Vergehen darstellt, so hätte man darauf mit Festnahme und Haft reagieren können. Diese juristischen Instrumente sind völlig legitim und besitzen in allen EU-Ländern Gültigkeit. Jedoch wandte man dieses Verfahren nicht an, sondern täuschte zunächst Naxakis und übergab mich dann dem Geheimdienst. Im zweiten Schritt betrog man mich mit dem Ehrenwort des Staates und schickte mich nach Kenia. Wenn man dabei nicht die Tatsache ausgenutzt hätte, dass er mir in einer geradezu fantastischen Freundschaft verbunden war, hätte ich den Versprechungen Savas Kalantharidis nicht geglaubt. Hier liegt arglistige Täuschung vor. Darüber könne er selbst oder bei Bedarf die anderen Zeugen befragt werden. Dass ich nach Kenia geschickt wurde, war von Anfang an Teil ihres Plans. Warum Kenia und nicht direkt Südafrika? Weil das Regime dort eine Marionette der USA ist? Es war der für eine Auslieferung am besten geeignete Ort. Ein Mandela und die Republik Südafrika hätten sich nicht in einen solchen Plan einspannen lassen. Bei der Auslieferung an die Türkei griff man wieder zum Verrat. Botschafter Jorgo Kostoulas erledigte diesen Auftrag mit Erfolg, wenn es ihm auch nicht angenehm war. Er wusste genau, worum es bei dem Plan ging. Ihm gelang es, mich einzulullen, indem er mitteilte, mein erneuter Asylantrag sei zur Bearbeitung angekommen. Zuletzt erfüllte Kalantharidis seinen Auftrag zum ungeschminkten Verrat bei der Auslieferung an die kenianischen Schergen, indem er sagte, auf besondere Anweisung von Pangalos fliegen wir nach Holland. Es liegt klar auf der Hand, dass er dabei mein grenzenloses Vertrauen in unsere Freundschaft missbrauchte. Sie hatten sich nicht die kleinste Blöße gegeben, so dass ich keinen Verdacht schöpfen konnte. Vor einer derart meisterhaften Inszenierung eines Verrats kann man nur den Hut ziehen. Jede meiner Bewegungen von Anfang bis Ende spielte sich unter der Kontrolle des griechischen Geheimdienst ab. Es wäre physikalisch unmöglich, diese Ortswechsel ohne Hilfe der Staatsmacht durchzuführen, wie behauptet wird. Darüber hinaus habe ich bei meiner Einreise nach Athen vom griechischen Staat über unsere Repräsentantin in Athen beträchtliche materielle und ideelle Hilfe erhalten. Diesbezüglich können meine Anwälte, die Zeugen der Verteidigung und die Staatsvertreter, mit denen wir Beziehungen aufgenommen hatten, angehört werden. Wie können wir also den wahren Charakter meiner Auslieferung begreifen? Was führte zu diesen nahezu unglaublichen Widersprüchen? Auch wenn wir nicht genügend konkrete Informationen haben, können wir aus den begrenzten, uns vorliegenden Informationen und dem Ablauf der Geschehnisse einige Schlüsse ziehen. In mehreren Büchern und Artikelserien wurde darüber geschrieben, dass die Initiative von Anfang an bei den Geheimdiensten der USA und Großbritanniens lag, die mit dem türkischen MIT und dem israelischen Mossad zusammenarbeiteten. Das brauche ich hier nicht länger ausführen, dazu kann man Dokumente vorlegen. Dass im Februar, als ich gerade erst nach Athen gekommen war, Ankara sofort benachrichtigt wurde, ist in einer Artikelserie in der Sabah nachzulesen. Viele Beweise und Zeugen können belegen, dass meine Auslieferung koordiniert durchgeführt wurde. Dass ich mit einem eigens aus der Schweiz herangeschifften Privatflugzeug nach Kenia entführt wurde, zeigt, dass wahrscheinlich die Abteilung für verdeckte Operationen der NATO beteiligt war. Wahrscheinlich gab es hierüber einen gemeinsamen Beschluss der NATO-Mitglieder. Weil es sich jedoch um einen illegalen Vorgang handelte, wurde die Ausführung, ähnlich wie bei anderen Operationen, den Spezialkräften der NATO, der Gladio, übertragen. Die am besten darüber informierte Person ist Ministerpräsident Tsimitis. Zusätzlich belegt die von meinen britischen Anwälten vorgelegte Verteidigung, dass Stavrakakis direkt auf Befehl der USA handelte. Hochrangige Vertreter sowohl der USA als auch der Türkei haben erklärt, dass sie zusammengearbeitet haben. Die Frage, die es noch zu beantworten gilt, was waren die Interessen aller beteiligten Seiten bei diesem Spiel? Erstens betrachteten die USA ihre Hilfe als passende Gegenleistung, um die Türkei, die als strategischer Verbündeter gilt, an sich zu binden. In der Folge meiner Auslieferung profitierten die USA mehr als je zuvor bei ihren Aktivitäten im Mittleren Osten, auf dem Balkan und in Zentralasien von ihrem Deal mit der Türkei. Das gleiche gilt auch für Großbritannien. Auch Israel bewies durch seine Rolle bei dem Vorgang, wie wichtig ihm die strategische Beziehung zur Türkei ist. Stellt sich noch die Frage nach den Interessen der griechischen Republik? Zunächst einmal führten die Griechen den Befehl der USA aus, von denen sie abhängig sind. Sie spekulierten darauf, durch die volle Unterstützung der USA im Zypern- und im Ägäis-Konflikt ein Vielfaches ihres Einsatzes herauszuschlagen. Eine andere verachtenswerte Absicht liegt im Zitat Pangalos vom Engel neben dem Messias verborgen. Er ging fest davon aus, dass mich kein anderes Ende als meine Vernichtung erwartet. Mein Tod in den Händen der Türkei wäre demnach für eine Politik des Aufhetzens der Köter gegeneinander perfekt. Je mehr sich die Köter gegenseitig zerfleischen, desto mehr hätte schließlich die eigene Politik gesiegt. Diese Herangehensweise zeigt deutlich, dass die mir gewährte Hilfe ausschließlich von taktischem Interesse geleitet war und nicht die kleinste Spur Menschlichkeit aufwies. Alles Kalkül ging davon aus, dass ich blind Widerstand leisten und umkommen würde. Mein Tod wurde täglich erwartet, sogar in athenischen Zeitungen verkündet. Entscheidend dabei war die Einschätzung, dass meine Person dem klassischen Nationalismus fernsteht und für blinde Gewalt nicht offen ist. Daher sollte den primitiven kurdischen Nationalisten der Weg geebnet werden, um dann mit der kurdischen Frage nach Belieben verfahren zu können. Es ist bekannt, dass einige Anführer des kurdischen Nationalismus am Tag meiner Auslieferung sofort nach Athen kamen. Alle spekulierten darauf, dass Verschwörung und Verrat mit meinem Tod enden würden. C. Erwartungen an das Gericht. Aus meiner kurzen Betrachtung geht klar hervor, dass die in der Anklageschrift des Staatsanwalts vertretenen Positionen im Widerspruch zur Europäischen Menschenrechtskonvention und dem positiven griechischen Binnenrecht steht. Keine Stelle ist befugt, einen bedrohten Bürger oder Asylantragsteller auszuweisen. Mein Aufenthalt in Italien ist dafür der stichhaltigste Beleg. Große Panik und Rücktritte mehrerer griechischer Minister nach dem Ereignis zeigten ohnehin, dass die Verantwortung bei der Regierung liegt. So sollte der Schaden begrenzt und ihre Schuld vertuscht werden. Sofern ich mir etwas zu Schulden kommen lassen haben sollte, warum wurde nicht gleich am Anfang ein Verfahren gegen mich eingeleitet? Alles geschah in ihrem Wissen. Als das Ganze nicht so lief, wie sie es sich vorgestellt hatten, ich nicht unter mysteriösen Umständen mein Leben verlor, wofür dann die Türkei verantwortlich gemacht worden wäre, wurde plötzlich ein Gerichtsverfahren eröffnet. Wenn ich liquidiert worden wäre, wäre sicherlich kein Prozess durchgeführt worden. Ein Freispruch durch das Schöffengericht Athen ist bedeutsam für das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte über das Verfahren auf Imrali. Obwohl mir der EGMR in allen anderen Beschwerdepunkten Recht gibt, ignoriert er die Tatsache meiner Entführung. Man befand es nicht einmal für nötig, darauf einzugehen, durch welch gefährliche Verschwörung ich entführt wurde. Als ob das, was sich vor meiner Auslieferung abspielte, für die Rechtsprechung nicht von Belang sei, begnügte man sich mit eng gefassten juristischen Kriterien. Die für meinen Fall relevanten Paragraphen der Europäischen Menschenrechtskonvention sind das Recht auf Leben und das Verbot einer willkürlichen Verhaftung, also einer illegalen Freiheitsberaubung. Doch handelt es sich hier nicht nur um eine willkürliche Verhaftung, sondern um eine Entführung, die zu jeder Art von Vernichtung hätte führen können. Es war eine geplante, geheime Entführung, an der viele staatliche Kräfte beteiligt waren und die insgesamt gegen internationales Recht verstieß. Artikel 5 Absatz 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention ist verletzt worden. Auch nationales griechisches Recht wurde verletzt. Allenfalls hätte eine Verhaftung innerhalb der Grenzen der griechischen Republik verhängt werden können. Alles andere ist juristisch nicht zulässig. Das Gericht muss einen Weg finden, um geschehenes Unrecht wieder gut zu machen. Der Prozess auf Imrali und die Herangehensweise des EGMR kann für ungültig erklärt werden. Schließlich wäre das erste Gericht, das über mich zu richten gehabt hätte und unter dessen Schutz ich mich deshalb befunden hätte, ein Athenergericht gewesen. Die Entscheidung dieses Gerichtes hätte Priorität gehabt. Recht kann nicht auf Unrecht errichtet werden. In diesem Sinne kann das Urteil des Schöffengerichts Athen sowohl als Präzedenzfall als auch für folgende Verfahren grundsätzliche Bedeutung besitzen. Auch wenn das Ergebnis kaum praktische Auswirkungen haben wird, kann es für die Anwendung von Artikel 5 Absatz 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention von Gewicht sein. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass das Appellationsgericht in Rom meinen dortigen Asylantrag nachträglich anerkannt hat. Entsprechend muss das Hohe Gericht unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ich im Grunde immer noch den Anspruch habe, mich innerhalb der Grenzen der griechischen Republik aufzuhalten, die Haft auf Imrali als ungesetzlich bewerten. Im Urteil sollte zum Ausdruck kommen, dass ich theoretisch unter griechischer Rechtshoheit stehe. Schuldig sind diejenigen, die diesen Anspruch praktisch zunichte gemacht haben. So würde eine juristische Gaunerei, die ihresgleichen sucht, verhindert und gemäß den Erfordernissen des Rechtsstaats entschieden. Abschließend möchte ich anmerken, dass das Urteil des Gerichts bezüglich dieses Komplotts, das einen Schandfleck in der Geschichte der Menschheit und der Freundschaft zwischen unseren Völkern darstellt, als gerechter Schiedsspruch eine lindernde Wirkung entfalten könnte. Ich sinne dabei nicht auf Rache. Wie ich in meiner politischen, moralischen Verteidigung ausgeführt habe, bin ich entschlossen, auch weiterhin meine Rolle darin zu sehen, für Frieden und Völkerfreundschaft eine Brücke zu bauen. Man kann nicht darauf vertrauen, dass die türkisch-griechischen Beziehungen als Folge des üblen Spiels, das mit mir insbesondere nach der Weisung der USA getrieben wurde, sich nun wieder problemlos normalisieren. Dauerhafte Freundschaft kann nur aus demokratischer Solidarität der Völker erwachsen. Was ich tun kann, ist, mich von den blutrünstigen Methoden der herrschenden Mächte der Zivilisationsgeschichte radikal loszusagen und Erfolg im politischen Kampf unserer Völker für Demokratisierung anzustreben. Ich glaube fest, wenn wir eine Atmosphäre von Versöhnung und Frieden zwischen Kurden und Türken herstellen, wird dies auch der Grundpfeiler für den Frieden und die Freundschaft werden, auf die auch das griechische Volk seit Jahrhunderten innig hofft.